Die Untersuchungen gegen die Schinderhannes-Bande dauerten über ein Jahr. 67 Bandenmitglieder saßen schließlich auf der Anklagebank. Der Prozess erregte großes Aufsehen. Der Zuschauerandrang war so gewaltig, dass Eintrittskarten ausgegeben werden mussten. Sie kosteten anfangs 3, später 10 Franken. An den beiden letzten Prozesstagen musste man sogar 24 Franken zahlen, um den berühmten Schinderhannes und seine Bande zu sehen. Ein Maler zeichnete die Angeklagten im Gerichtssaal. Mit den Kupferstichen machte er ein glänzendes Geschäft. Von ihm stammt auch ein farbiges Porträt, das Schinderhannes mit Julchen und ihrem gemeinsamen Kind zeigt. Julchen hatte ihrem Hannes im Gefängnis einen Sohn geboren, der auf den Namen Franz Wilhelm getauft wurde. Die Richter trugen scharlachrote Mäntel über schwarzen Gewändern und schwarze Samtmützen. Hinter ihnen saßen die Dolmetscher. Fast 2 Tage dauerte es, bis die Anklageakten verlesen waren. Gleich zu Anfang des Verhörs bestritt Bückler, dass Julchen an seinen Raubzügen teilgenommen habe. Die rege Anteilnahme, die Schinderhannes während der Verhandlung am Schicksal seiner Geliebten zeigte, hatte ihm, besonders beim weiblichen Geschlecht, große Sympathien verschafft. Diese steigerten sich noch, als er mit dem kleinen Knaben spielte, den Julchen ihm im Kerker geboren hatte. Menschlich gesehen, meinte der Richter, wäre das wohl auch der schönste Zug an ihm gewesen, neben der Tatsache, dass er sich niemals seiner vielen Liebschaften rühmte, sondern immer sagte, das Mädchen selbst ist unschuldig. Ich allein, ich habe es verführt. Am 19. November wurde das Urteil verkündet. Julie Blasius kam mit einer 2-jährigen Gefängnisstrafe verhältnismäßig gelinde davon. Schinderhannes selbst aber wurde mit 19 Mitangeklagten zum Tod auf der Guillotine verurteilt. Das Urteil wurde am 21. November 1803 in Mainz vollstreckt. An diesem 21. November 1803, so der zeitgenössische Bericht, fand in Mainz ein Zulauf von Menschen aus allen Gegenden Deutschlands statt. Man schätzte die Menge auf mehr als 40.000 Personen. Mittags wurden auf 3 Wagen 20 von rohen Brettern gezimmerte Särge zum Richtplatz am Weisenauer Tor geschafft. 300 Mann Infanterie umstellten den Platz. Bald nahte der Trauerzug dem Schafott, das erhöht aufgestellt war. Die zum Tode Verurteilten saßen in 5 Wagen. Im ersten Schinderhannes. 7 davon waren mit roten Hemden und weißen Kappen bekleidet, dem Habitus für Mörder. Die Hände der Verurteilten waren auf den Rücken gefesselt. Auf jedem Wagen saß ein Geistlicher. Neben und hinter den Wagen ging eine starke Abteilung Infanterie. Trommler und ein Kommando Gendarmen bildeten den Schluss des Zuges. Die verzweifelten Gesichter der meisten Räuber standen in grellem Gegensatz zur Unerschrockenheit des Schinderhannes. Völlig gefasst sprang er vom Wagen und bestieg das Blutgerüst. Nach der damaligen Sitte war es den Verurteilten erlaubt, eine kurze Ansprache an das Volk zu halten. Schinderhannes wandte sich rechts und links an die Menge, rief Peuple, was vom französischen Peuple kommt und Volk bedeutet, und fuhr fort. Ich habe den Tod verdient, aber 10 meiner Kameraden nicht. Peuple! Doch bevor er ausgesprochen hatte, ergriffen ihn die Henkersknechte und vollbrachten ihr blutiges Werk. Mehrere Räuber standen entsetzt da, andere waren zu Bildsäulen erstarrt und mussten die Treppe hinaufgetragen werden. Die Henkersknechte fingen in Bechern das herausspritzende Blut auf und verkauften es. Nach einem Aberglauben sollte das Blut hingerichteter Personen die Fallsucht heilen. Das ganze Trauerspiel war in nur 26 Minuten erledigt. Da saust das Beil herunter, da sprang sein Haupt herab und rollte kunterbunter den Galgenberg hinab. Das Blut spritzt aus dem Rumpfe, das Volk stand zitternd da und an dem roten Stumpfe sich manches Weib versah. So endigte der Bösewicht, und wer ihn kennt, beklagt es nicht.